den Verstand. Ich hab dich auserwählt, gib mir keine andere Wahl. Ich erlöse dich von dem Bösen, befreie dich von deiner Qual. Gesetz regiere diese Welt und bin die Religion, die deine Seele quält. Ich bin das Gesetz, regiere diese Welt und bin die Religion, die deine Seele quält. Ich bin die Religion, du liegst zu meinen Füßen. Für all deine Sünden bist du mit Paranoia böse. Meine Fahne wird gedrängt mit deinem Seelenblut. Denn ich bin ein Herr und Maxer und Tat ist mein Gebot. Ich bin das Gesetz, regiere diese Welt und bin die Religion, die deine Seele quält. Ich bin das Gesetz, regiere diese Welt und bin die Religion, die deine Seele quält. Versprechen sind Lügen, doch ich bin dein Schicksal und du wirst mich ewig lieben. Ich bin das Gesetz, regiere diese Welt und bin die Religion, die deine Seele quält. Ich bin das Gesetz, regiere diese Welt und bin die Religion, die deine Seele quält. Schwitzt nur mein Sohn, spiel meine Knecht. Leck meine Stiefel, ja du leidest zurecht. Schwitzt nur mein Sohn, spiel meine Knecht. Leck meine Stiefel, ja du leidest zurecht. Ich bin das Gesetz, regiere diese Welt und bin die Religion, die deine Seele quält. Ich bin das Gesetz, regiere diese Welt und bin die Religion, die deine Seele quält. Die eine Seele quält.